ein Concertino von Wolfgang Jacoby für Akkordeon und Orchester, zu dem Robert Hanell das Münchner Rundfunkorchester leitet. Als Solisten hören Sie Georg Schwenk. Thank you. Begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Robert Hanell spielte Georg Schwenk als Solist im Concertino für Akkordeon und Orchester von Wolfgang Jacobi. Damit zu Ruth Zechlin, über 250 Werke hinterließ die 2007 in München verstorbene Komponistin, darunter eine Musik für drei Schlagzeuger. Hier spielt das Ensemble Tri Percussion. Thank you. Das Ensemble Tri-Percussion mit einem Stück der Komponistin Ruth Zechlin, der Musik für drei Schlagzeuger. Sie hören gerade das Concerto Bavarese auf Bayern 2, auf dem Programm als nächstes die Sphinxes von Peter Kiesewetter. In der Besetzung Violine, Klarinette, Cello und Klavier. Und dafür geht es nach Straubing zu einem Gastauftritt des Ensembles für Neue Musik der Hochschule für Musik und Theater München. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. das Ensemble für Neue Musik der Hochschule für Musik und Theater München und die Sphinxes von Peter Kiesewetter. Unter anderem eine Oper nach Antoine de Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen, schrieb der gebürtige Münchner Nikolaus Schapfel. Aber auch Lieder, darunter den Liedzyklus Liebeslieder durch die Zeiten zwischen Traum und Wirklichkeit. Diesen Zyklus können die Zuhörer im Oktober in Bad Honnef live erleben, den Alekino, eine Musik für Ausdruckstanz, spielte 1997 in Salzburg der Pianist Gerion Kleiner. Thank you. Der Pianist Gerion Kleiner spielte den Arlecchino, Music for Expressive Dance des Münchner Komponisten Nikolaus Schapfel. Eine größere Besetzung, nämlich Bläserquintett, Harfe und Orchester, verwendete Russell Smith für seine Sinfonia Concertante. Mit ihr folgt auch die älteste Aufnahme im heutigen Concerto Bavarese von 1976 mit Fritz Rieger am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, dazu dem Syrinx-Quintett und Wladimir Haas.

Thank you. Für Bläserquintett, Harfe und Orchester schrieb Russell Smith die gehörte Sinfonia Concertante. Dazu leitete Fritz Rieger das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mit dabei waren außerdem Wladimir Haas, Harfe und das Syrinx-Quintett. Musik unseres letzten Komponisten im Concerto Barbarese, Robert Delanow, konnten Sie Anfang Juni live in Regensburg erleben. Wir gehen mit seinem Trio zurück ins Jahr 1994. Das Budapester Klaviertrio spielte dort das ihm gewidmete Trio für Klarinette, Cello und Klavier. Thank you. das Trio für Klarinette, Cello und Klavier von Robert Denanow, gespielt von den Widmungsträgern, den Musikern des Budapester Klaviertrios.